ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser unterrichtster Pfarrer von Deutschland, wir machen weiter بإذن تعالى mit der Erklärung von dem Buch von der Heirat von Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram von Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum, das wird deshalb Geduld zeigen. Und wir machen maximal bis ungefähr 20 Uhr bin ich ta'ala. Babu al-Khul'i. Al-Khul'i. بضم المحكمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل مجازا، وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي والمجازي. المعنى الحقيقي هو الخلع، فلذلك ضموها سموها الخلع حتى يفرقوا. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هي المرأة إذا خاف الرجل، إذا المرأة والرجل كان بينهم مشكلة، فخافا أن يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هي تقول له طلقني أو اتركني وأعطيك كذا. فهو بعض أهل العلم يقول هو حل عقد النكاح على عوض تدفعه المرأة أو تعطيه المرأة للرجل، ومنهم من قال هو طلاق بعوض، ولكن هذا الكلام فيه خلاف كبير بين أهل العلم، لأن أهل العلم اختلفوا هل الخلع طلاق أم الخلع فسخ. أي في الإسلام عندنا بعض المسائل في إنهاء النكاح بين الزوج والزوجة، أما أن يكون بموت الرجل أو بموت المرأة فتنتهي عقدة النكاح، أو أن يكون طلاقا أو خلعا أو فسخا. أما الفسخ يكون عبر قاضي، القاضي هو الذي يفسخ العقد بينهم. وأما الخلع فهو أن تطلب المرأة طلاقها من زوجها وتعطيه المهر الذي أعطاها إياه. وأما الطلاق العادي فهو أن يطلق الرجل زوجته، وهذا سنتكلم عليه. أما الأول الذي بدأ به المؤلف هو الخلع. وكان الأولى للمؤلف رحمه الله تعالى أن يبدأ بالطلاق حتى يبين معنى الطلاق، ثم يدخل في مسألة الخلع والفسخ. على كل، بارك الله فيكم، الخلع حكم من أحكام الدين في القرآن كما ذكرنا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا دليله. وفي السنة دليله حديث ابن عباس رضوان الله عليه أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ما أعتب ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري، وفي رواية له: فأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. هذا هو الدليل. سنتكلم بعدين عن الحديث إن شاء الله بعد ما نتكلم باللغة الألمانية. بارك الله فيكم. الخلع Und bitte, da sollte man dieses Wort zunehmen, weil wir auf Deutsch, wir haben kein Wort wie Al-Khula auf Deutsch. Al-Khula kommt normalerweise von einem arabischen Wort, das heißt Khala. Khala kommt von Ausziehen. Wenn du deine Bekleidung, wenn du ein Kleidungsstück ausziehst, das nennt man Khala al-Thawba. Das wird ein Gewand ausgezogen. Damit man zwischen Ausziehen von Bekleidung und zwischen Trennung von zwei Personen unterscheidet, da hat man Khulla gesagt. Khulla. Das heißt, Barakallahu fikum, Al-Khulla ist eine Trennung zwischen Mann und Frau. Das wird das eheliche Leben wird somit Freiheit oder sie kauft sich ihre Trennung, ihre Scheidung von dem Mann. Und ich habe das Wort Scheidung ungern hier erwähnt, weil die Gelehrten unterschiedliche Anschulle, ob Schulle eine Art Scheidung ist oder eine Art Ungültigsprechung der Heirat ist. Ungültigsprechung der Heirat, das nennt man Fesch. Fesch. Das bedeutet, oder Annulation, könnte man sagen. Annulation des Ehevertrages. Bezüglich Al-Khula ist diese Trennung zwischen dem Mann und der Frau, indem die Frau von dem Mann ihre Freiheit kauft, indem sie ihm etwas gibt und natürlich das ist die Morgengabe, was er ihr gegeben hat. Im Koran gibt es dafür einen Beweis, und zwar das in Surat al-Baqarah, der Ayah 229, Surat al-Baqarah, der Ayah 229, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Das heißt, wenn ihr besorgt seid, dass sie die Regeln und die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala nicht durchführen, dann hat sie keine Sünde begangen, wenn sie ihm etwas gibt oder sich loskauft in diesem Zusammenhang. Das heißt, dass sie ihre Scheidung oder ihre Trennung von diesem Mann bekommt. Von der Sunna ist Hadith von Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi, und zwar Ibn Abbas hat erklärt, dass die Frau von Thabit Ibn Qais, die Frau von Thabit Ibn Qais, kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Die Frau hieß Zainab bint Abdullah. Die kam zum Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam und sie sagte, O Gesandter Allahs, Thabit ibn Qais, ich kann ihn weder für seine religiöse Ausübung noch für sein Benehmen und Charakter kritisieren. Aber ich mag nicht Al-Kufr im Islam. Und pass auf bitte, Al-Kufr mit Alef und Lam kommt das im Arabischen. Ich will nicht Kufr im Islam machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihr, gibst du ihm sein Stück Garten, was er dir gegeben hat, zurück? Dann hat sie gesagt, ja. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fertig, er sagte ihm, nimm deinen Garten zurück und lass dich von ihr einmal scheiden. Das heißt, sagt ihr einmal, du bist von mir geschieden. In einer anderen Überlieferung, das war Al-Bukhari, in einer anderen Überlieferung, oder sagte Al-Bukhari, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm befohlen, sich von ihr scheiden zu lassen. Bei Abu Dawud und At-Tirmidhi, die Frau von Thabit ibn Qais hat ihren Khula beantragt bei dem Propheten Muhammad sallam, und dann hat der Prophet sallam ihre Anzahl Tage eine Periode oder für sie Anzahl Tage eine Periode festgesetzt. Das heißt Al-Iddah. Al-Iddah, das ist barakallahu fikum, wenn die Frau geschieden wird, dann darf sie nicht heiraten, bis sie eine bestimmte Zeit wartet, diese Wartezeit. Und diese Wartezeit ist bei Khula' eine Periode, das wird eine Blutphase. Die Frau bekommt ihre Blutphase, dann ist sie freie Frau nach Al-Khula'. Das ist barakallahu fikum erstmal als Definition. Und jetzt kommen wir, und der Unterricht ist auf Arabisch schon durch, jetzt kommen wir zu dem Hadith erstmal auf Arabisch. Barakallahu fikum, Thabit ibn Qais erschärfte den Nabi sallallahu alaihi wasallam in der Jannah, und kann khatiban bil Ansar und li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. أما زوجة ثابت فهي زينب بنت عبد الله رواه البيهقي. وثابت كان قيل أنه كان ذميما، ما كان جميل الشكل، كان قصير، فتزوجته زينب وأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما أعتب عليه، يعني ما استطعت أتكلم فيه لا في خلقه ولا في دينه. ومعروف إذا كان المسلم ذا خلق وذا دين هذا أفضل الناس. إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فإذا ما بماذا؟ بارك الله فيكم. فلا أعيب عليه، لا أعيب عليه، لا خلق ولا دين، يعني ثابت مبشر بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل الناس. قالت أنا ما أعيبه. في رواية أنا قالت إنما هو ذميم وقصير ما أحب، وفي رواية أنا ما أحبه، يعني ما استطاعت أن تحب هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تردين عليه حديقته، كان قد أعطاه حديقة من نخل لما تزوجها مهرا. فقالت نعم، قال طلقها تطليقة، وفي رواية أمره بطلاقها. وهذا هو الخلع في الحديث، دليل على وعلى شرعية الخلع وصحته، ودليل على أنه يحل للرجل أن يأخذ عوضا عن طلاق المرأة. واختلف العلماء الاختلاف الأول في مسألة هل يجب أن تكون المرأة ناشز أم لا، يعني المرأة أن ما تطيع الزوج وتنشز، يعني تخرج عن طاعة الزوج أم لا. منهم من يقول نعم، منهم من يقول لا. ولكن بارك الله فيكم الخلع يكون عن تراضي، لأنه هنا كان عن تراضي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بارك الله فيكم أن الزوج يأخذ، أن الزوج يأخذ عوضا عن طلاقه المرأة، ولكن هل هو المهر بنفسه أو بعينه أو أكثر؟ يعني هل يجوز للرجل أن يأخذ أكثر المهر أم لا؟ قال الإمام مالك ما أعلم، لم أرى أحد مما يقتدى به منع من ذلك، لكن ليس من مكارم الأخلاق، يعني ليس من مكارم الأخلاق أنه يطلب أكثر. وأما غيره من الأئمة مثل عطاء وطاووس وأحمد وإسحاق كلهم يرون أنه لا تجوز الزيادة، لورود ذلك في حديث أما الزيادة فلا، أما الزيادة فلا، ولكن الحديث هذا مرسل فلذلك ما أخذوا به. على كل الصحيح والأفضل، الأفضل على الأقل أنه ما يأخذ إلا المهر الذي أعطاه. المسألة الثالثة في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالتطليق، قالوا طلقها طلقة. فاختلف أهل العلم في كون الأمر إرشاد أو وجوب، ولكن الأمر للوجوب في قوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فيجب عليه أحد الأمرين، إما أن يمسك المرأة بالمعروف أو يسرحها بإحسان وهي طلبت الفراق، فيتعين عليه التسريح بإحسان. والمسألة الرابعة لهذا الأمر بارك الله فيكم هي مسألة أنه قال طلقها تطليقا، فقال طلقها، فهل الخلع طلاق أم الخلع غير طلاق؟ اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا عظيما. منهم من يقول أن الخلع طلاق لقوله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقا، ولأنه لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا. وقال آخرون من أهل العلم أنه فسخ، قالوا أنه فسخ مثل ابن عباس يرى رضوان الله عليه أنه فسخ، وهو مشهور مذهب أحمد، ويدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، لأنه لو كان طلاق لأمرها أن تعتد بثلاث حيضات، أما هو ما قال لها ثلاث حيضة، قال حيضة واحدة. واستدل كذلك القائل بأنه فسخ بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم ذكر الافتداء، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالطلاق مرتان ثم الافتداء أنه فلا جناح عليها أن تفتدي به، وثم بارك الله فيكم ذكر فإن طلقها فلا تحل له، صارت الطلقة الثالثة. فإذا قالوا الخلع ليس بطلاق، وطبعا هذا الذي يقوله المؤلف أيضا الصنعاني رحمه الله تعالى يرى أنه ليس بطلاق، يعني لو رجل خلع المرأة أو مرأة اختلعت من زوجها 20 مرة حتى ما يعتد به كطلاق، يعني ليس له حكم. هذا قول. والقول الآخر لأهل العلم، القول الآخر لأهل العلم جمهور العلماء الأغلبية يرون أنه طلاق. وأما مسألة أنه قال اعتد بحيضة فهذا طلاق يكون طلاق من نوع آخر، يعني لأن المرأة أعطت للرجل هذا المال، وطبعا إلا إذا كانت حامل هذا عمر آخر، وإنما بارك الله فيكم هنا الخلع العدة فيه فقط حيضة واحدة. هذه مسائل الخلع، والله تعالى أعلم وأحد. بارك الله فيكم. ابن عباس رضوان الله عليه أتسيلته باستفخاف ثابت بن قيس، باستفخاف ثابت بن قيس ثم خفيت محمد صلى الله عليه وسلم كان وانت زاكت إيم إش كريتزير ثابت بن قيس نشت بشفر إيم نشت شلشت اسكسين إن رليون ونشت شلشت اسكسين أو إن بنيمن آبا إش حاصر دين كفر إن إسلام. Der Prophet sagte, gib so ihm seinen Stuttgarten zurück. Sie hat gesagt, ja. Der hat ihm gesagt, dann lass dich von ihr einmal scheiden. Talliqa tatliqa. Und in einer anderen Überlieferung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat befohlen, dass er sich von ihr scheiden lässt. Bei Abu Dawud al-Tirmidhi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihr, du musst die Wartezeit anhalten oder Anzahl Tage anhalten. Und das ist eine Blutphase. Das ist, barakallahu fikum, sozusagen das Wichtigste oder die wichtigste Überlieferung bezüglich Al-Khula in der Religion. Und zwar Zainab bint Abdullah, wie Al-Bayhaqi das erwähnt hat, hat Thabit ibn Qais geheiratet. Thabit ibn Qais ibn Shammas, barakallahu fikum, war eine Person, die Redner vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. der zu seinen Reden gehalten im Beisein von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Thabit hat Probleme mit Hören. Also der hat Probleme mit Hören, so hat er auch laut gesprochen. Und bezüglich Thabit gibt es natürlich eine sehr schöne Geschichte in Surat al-Hujurat. In Surat al-Hujurat. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ. Auf jeden Fall, Thabit wurde vom Propheten gelobt und der Prophet Sallam hat ihm die frohe Botschaft gegeben, dass er ins Paradies kommen wird. Thabit war einer von den besten Muslimen. Er hat den Islam gut praktiziert und sein Benehmen war auch gut. Aber Thabit sah nicht schön aus. Er sah nicht schön aus. Und die Frau hat versucht, ihn zu lieben, aber sie hat die Liebe zu ihm nicht empfunden. Weil das in einer Überlieferung vorkommt, dass sie gesagt hat, ich kann ihn nicht lieben. In dieser Überlieferung hat sie gesagt, ich kritisiere nicht seine Religion, seine religiöse Praktizierung und sein Benehmen. Das bedeutet, der Mann ist gut in der Religion und auch im Benehmen. Und normalerweise versucht eine Frau mehr als das. Also der Prophet selber hat gesagt, wenn jemand zu euch kommt und seine Religion ist gut und sein Charakter ist gut, dann gibt ihm. Lasst ihn heiraten. Wenn ihr das nicht macht, dann wird es zu einer Versuchung, breite Versuchung und Unheil auf diese Erde kommen. Ja, aber was ist der Grund da? Da sagt sie, seine Religion ist gut und sein Benehmen ist gut. Der Grund war, dass sie ihn nicht als Ehemann nicht lieben könnte. Und einige Gelehrte sagen, es gibt natürlich eine Überlieferung, die schwach ist, dass weil er auch nicht schön, mit anderen Wörtern hässlich aussah. Und deshalb wollte sie nicht mit ihm weiterbleiben. Dann sagte sie, وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. Al-Kufr kommt hier mit Alef und Lam. Und es gibt manche, die sagen, wenn Alef und Lam bei Kufr kommt, dann ist das automatisch der große Kufr. Das ist der Kufr, was die Leute vom Islam ausschließt. Und was sagen wir zu diesem Hadith bitte? Er hat gesagt, Al-Kufra fi al-Islam. Gibt es Kufr im Islam? Eigentlich nicht. Das heißt, auf keinen Fall ist das hier der große Kufr. Und das ist der Beweis, dass nicht jeden Kufr automatisch der große Kufr ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das genügt als Beweis in diesem Zusammenhang. Natürlich, das ist nicht unser Thema, aber nur als Tipp für unsere Brüder und Schwestern, dass sie aufpassen, weil manche Leute sagen, wenn Alif und Lam vor dem Wort Kufr kommt, dann heißt das sofort der Kufr, was vom Islam ausschließt. Aber die Frau hat gesagt, ich mag oder ich hasse den Kufr im Islam. Wird hier gemeint, der große Kufr? Auf keinen Fall. Weil sie nicht gemacht hat, was das große Kufr ist. Sie hat gesagt, ich habe Angst, ihm seine Rechte nicht zu geben. Und das ist nicht gut im Islam. Aber das wird sie nicht vom Islam ausgeschlossen, wenn eine Frau ihrem Mann seine Rechte nicht gibt. Der Prophet sallam, als das hörte, und Thabit war dabei, der Prophet sallam, ist der Richter und der Imam der Nation. Deshalb, barakallahu fikum, al-Khula'. Ihr müsst aufpassen in diesem Zusammenhang. Al-Khula, barakallahu fikum. Al-Khula ist keine Sache, dass eine Frau einfach zu einem Imam geht und sagt, ja, ich möchte mal Khula. Da sagt der Imam, ja, okay. Gibst du ihm seine Morgengabe zurück, sagt ja, du bist dann geschieden. Aber du bist, na. Das war hier vor dem Richter. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Führer der Nation und der Richter. Deshalb, er hat auch ihn gefragt und sie gefragt. Dann sagte ihr, gibst du ihm seinen Garten zurück? Das sind die Morgengabe, was du von ihm bekommen hast. Sie sagte ja. Er sagte, dann lass dich von ihr scheiden. Aufpassen bitte. Das ist eher der zweite Punkt, was wichtig ist in diesem Zusammenhang. Und zwar, das ist der Beweis, dass die Frau ihren Chulle beantragen darf, indem sie dem Mann seine Morgengabe zurückgibt. Manche Gelehrten haben gesagt, das gilt nur, wenn die Frau die Rechte des Mannes nicht geben kann. Andere sagen, das hat damit nichts zu tun. Ob die Frau gut ist oder schlecht, hat damit nichts zu tun. Die Frau will ihre Scheidung haben, der Mann will die Scheidung nicht geben, dann kann sie ihm sagen, hier, dein Morgengabe zurück und ich möchte meine Freiheit. Ich möchte meine Scheidung. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran sagt, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسَ. Und er sagte, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ فِيهِ بِهِ. Entschuldigung. Es gibt keine Sünde bei ihr, wenn sie sich loskauft, indem sie ihm etwas gibt. Aber die Frage, die hier wichtig ist, darf der Mann mehr verlangen als die Morgengabe, was er von der Frau bekommen hat? Angenommen, ein Mann hat seine Frau als Morgengabe 100 Euro gegeben. Und die sagt ihm, ich möchte meine Scheidung. Ich gebe dir dann 100 Euro zurück. Der sagt, nein, ich möchte 5000 haben. Die Gelehrten des Islam haben zwei Ansichten diesbezüglich. Einige sagen, das geht schon. Wie Al-Shafi'i und Imam Malik. Imam Malik sagt, ich kenne keinen von den Großgelehrten, der gesagt hat, man darf das nicht verlangen. Aber wenn man guten Charakter hat und gutes Benehmen hat und wenn man sozusagen Ehre hat, wird er von der Frau nicht mehr verlangen, als was er ihr gegeben hat. Andere Gelehrten sagen, wie zum Beispiel Atta und Taus und Imam Ahmed und Ishaq, sagen, man darf nicht mehr verlangen. Also der Mann bekommt nur seine Morgengabe zurück und Punkt. Dann barakallahu fikum. Das geht weiter zum Hadith. Gibst du ihm seine Morgengabe zurück? Gibst du ihm seine Morgengabe zurück? Sein Garten? Hat sie gesagt, ja. Sie sagt, lass dich von ihr scheiden. Und jetzt kommen wir zu diesem großen, sage ich jetzt, Thema. Und zwar, ist Chulle Scheidung oder ist Chulle eine Annulation des Vertrages, Ehevertrages oder Ehelebens? Ibn Abbas radiallahu alayhi meint, Al-Khul'a ist eine Annulation. Das hat damit zu tun, jetzt, vielleicht manche wissen das nicht, wie wichtig diese Frage ist. Weil wenn man sagt, Al-Khul'a ist Annulation, das heißt, man kann auch sich von seiner Frau 20 Mal, oder die Frau kann 20 Mal Khul'a machen, die kann immer den gleichen Mann heiraten. Nicht nur dreimal, wie bei Scheidung. Wird Khul'a als Scheidung angeschaut, dann gilt das auch, wie wir alle anderen Scheidungen, dreimal nur maximal. Deshalb die meisten Gelehrten überhaupt, sagen, Al-Khul'a ist Talaq. Die sagen, Al-Khul'a ist Scheidung, weil der Prophet s.a.w. Thabit sagte, lass dich von ihr scheiden einmal. Einmalige Scheidung. Und deshalb, er hat ihm gesagt, lass dich scheiden. Ibn Abbas sagt ja, der hat gesagt, ja, lass dich scheiden, aber das heißt nicht Scheidung, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, At-Talaq marratan, Scheidung ist zweimal. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der sagt, wenn die Frau dann sich loskauft und so weiter, und am Ende kommt, wenn er dann sich von ihr scheiden lässt, dann ist sie ihm nicht mehr erlaubt, bis sie einen anderen Mann heiratet. Das heißt, er hat zweimal und dann kommt die Khul'a dazwischen und dann kommt die dritte Scheidungswort. Deshalb, das sagen die Gelehrten, das ist klar hier. Das ist klar, weil es hier nicht mehr Talaq ist. Wäre das Talaq, dann ist das anders. Und deshalb sagen sie, Al-Khula ist eine Annulation des Ehelebens. Und noch dazu, sie sagen, der Prophet ﷺ hat ihr gesagt, du sollst die Wartezeit halten und das ist einen Monat, das ist ein Monat, oder Entschuldigung, eine Periode, eine Blutphase. Wäre das Scheidung, dann sollte die Phase nicht eine sein, sondern drei Blutphasen, drei Perioden. Auf jeden Fall, das ist leicht zu beantworten, indem man sagt, ja, hier ist es eine spezielle Art von Scheidung, Al-Khula, weil die Frau ihre Scheidung verlangt und die gibt dem Mann etwas, deshalb auch die Wartezeit ist anders. Aber allgemein, da gibt es, barakallahu fikum, diese große Diskussion zwischen den Gelehrten des Islam, ob Khula Scheidung ist oder Khula eine Annulation ist, weil Annulation anders als Scheidung ist in diesem Zusammenhang. Allahu ta'ala ala wa a'lam. Das ist allgemein, barakallahu fikum, wenn eine Frau ihre Scheidung haben will und der Mann will ihr das nicht geben, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Frau ihren Khula beantragt. Aber barakallahu fikum, aufpassen. Die Frau kann selber das nicht machen. Der Mann muss das zustimmen. Wenn er das nicht zustimmt, dann hat sie die Möglichkeit, bei dem Richter das zu verlangen. Wenn der Mann das nicht zustimmt, auch beim Richter, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Richter die Heirat annulliert. Und dies nennt man Al-Fasakh. Und das sind die drei Arten, die wir im Islam haben, bezüglich Beenden eines Ehelebens zwischen zwei Personen. A, die Scheidung. B, Khula. Und C, Annulation der Ehe. Und dies nennt man Fasakh. Das wird Scheidung ist die Frau zum Beispiel, und wenn man sagt, wir wollen Scheidung, wenn man sagt, du bist geschieden, dann muss die Frau drei Phasen oder drei Perioden warten, dann ist sie eine freie Frau. Khula, die Frau sagt, nimm dein Morgengabe zurück und lass mich scheiden. Sie sagt, du bist geschieden, dann wartet sie eine Blutphase oder eine Periode und dann ist sie geschieden. Al-Fasakh, das ist, wenn die Frau und der Mann Problem haben und die gehen zum Richter und der Richter sagt, ja, am besten ist die Scheidung zwischen euch, ich annulliere den Heiratsvertrag und deshalb auch hat sie Wartezeit wie Al-Khula und dann ist sie eine freie Frau. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Barakallahu fikum, al-Hadith al-91 ba'd al-900 wa 92 ba'd al-900 حديثان أو روايتان ضعيفتان في رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن هند بن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه ولكن هذا لا يثبت فهو ضعيف هذا ضعيف ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام ولكن بارك الله فيكم الخلع وقع كذلك في الجاهلية ولذلك الحديث ضعيف ما نتكلم عن هذا الحديث بارك الله فيكم Die zwei Überlieferungen, die danach kommen, 991 und 992, die sind beides wache Überlieferungen, so wir brauchen das nicht zu behandeln, aber nur zu wissen, da erzähle ich was hier ist. Amr ibn Shu'ayb von seinem Vater, von seinem Großvater, bei Ibn Majah wurde das überliefert, dass Thabit ibn Qais hässlich aussah und seine Frau sagte, hätte ich Allah nicht befürchtet, wenn er zu mir reinkommt, dann werde ich in sein Gesicht anspucken, weil er hässlich war. Aber diese Barakallahu fikum, diese Überlieferung stimmt nicht, das ist schwach bei Ibn Majah, sondern da kann man das nicht nehmen. Und bei Imam Ahmed von Sahel ibn Abi Hathama, da hat er erzählt, Das war die erste Khula-Führung im Islam gewesen. Aber das stimmt auch nicht, weil die Überlieferung schwach ist und sowieso, es gab sowas, barakallahu fikum, in Jahiliyyah. Deshalb kann man diese Hadithe nicht als authentisch oder diese Überlieferungen nimmt es nicht authentisch, nimmt diese kein Hadithe, diese Überlieferungen, da kann man die nicht als authentisch einstufen, da brauchen wir das auch nicht zu behandeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Das nächste Mal fangen wir, barakallahu fikum, mit dem Buch von At-Talaq. Das wird das nächste Mal, fangen wir, bi'idhni ta'ala, mit dem Buch der Scheidung. Mit dem Buch der Scheidung, bi'idhni ta'ala. Und das ist natürlich, das wird ein bisschen uns lange halten, weil wir dann über die Art der Scheidung sprechen und wie man die Frau zurücknimmt, wenn man die Frau geheiratet hat. Und das wird dann, inshallah, wenn wir dieses Buch zu Ende führen, dann wird das eventuell das Letzte, was wir von Sabil Salam nehmen werden, weil die Themen, die danach kommen, die sind eigentlich nicht für uns eher, ich weiß nicht, ich überlege noch, ob wir das machen werden oder nicht, weil das hat damit zu tun mit Richten und mit den Regeln und Normen und so weiter. Das hat eher zu tun mit den Leuten, die in dieser Richtung sich spezialisieren wollen. Das wird Richten und Gerichte und so weiter. Auf jeden Fall mal sehen, wie wir das machen werden. Barakallahu fikum, jazakumullah. Wenn man Fragen zum Thema hat, dann bitte. Wenn man Fragen zum Thema hat, dann eine 7 tippen. Zum Thema. طيب الساقي هي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فهم جزاك مير ماخن ماكسيمال ب 20 اور هي عند موشي und wir sind jetzt Punkt 20 Uhr. Für die Brüder und Schwestern, die Fragen haben, erstmal zum Thema bitte. Nimm die Fragen nur erstmal zum Thema. Die sind 1, 2, 3, 4 Fragen zum Thema. Dann nehmt ihr nur und in 10 Minuten machen wir weiter, wegen Italien. Ich ändere nur den Platz und dann komme ich wieder rein, wegen Italien. Salam alaikum.